Scott. Instrumente um mir schnell, hoch und runter, bin in den Air. Ich komme mit dir zu uns, ich mache nicht mehr.